Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In diesem Monat sind die verschiedenen Zeiten unser Spezialthema. Wie gut kennen Sie Präsens, Perfekt und die anderen Zeitstufen? Testen Sie sich. Außerdem haben wir den Künstler Gunter Demnig getroffen. Er setzt in ganz Europa Steine in den Boden, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Hören Sie einen Dialog beim Friseur und üben Sie wichtige Ausdrücke. Und wie verwendet man das Demonstrativpronomen derjenige richtig? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Viele Deutsche kennen ihre Nachbarn nicht. München bekommt eine Pferdeakrobatik-Show. Und gibt es ein Ende für die Strandgebühr? Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wo ist das Leben anonymer? Auf dem Land oder in der Stadt? Hallo, Nachbar. Fast 40% der Deutschen kennen kaum einen ihrer direkten Nachbarn persönlich. Das ist das Resultat einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts YouGov und des sozialen Netzwerks Nextdoor. Am anonymsten ist das Leben in den großen Städten. Circa ein Drittel der Menschen in Städten mit 500.000 oder mehr Einwohnern hat mit weniger als 10% ihrer Nachbarn persönlichen Kontakt. Das Resultat der Anonymität ist ein ziemlich großes Misstrauen, speziell in Norddeutschland. So kennen 39% der Hamburger und 36% der Einwohner Niedersachsens keinen Nachbarn, dem sie ihren Wohnungsschlüssel geben würden. Wo ist das Leben anonymer? Auf dem Land oder in der Stadt? Das Leben ist in der Stadt anonymer. Text 2. Ab wann ist die neue Show zu sehen? Magische Tierrevue. In München-Freimann bekommt das Fußballstadion neue Nachbarn, Pferde und Akrobaten. Ab dem 5. November ist dort nämlich die neue Show Equila der Firma Appassionata zu sehen, in der neuen Appassionata World München. Die Arena ist das erste feste Zentrum der Pferdeunterhaltungsshow. Das Publikum sitzt wie in einem Amphitheater. Dabei blicken die Zuschauer auf eine ca. 1500 Quadratmeter große Bühne. In dem Theater gibt es modernste Technik, wie zum Beispiel eine gigantische LED-Wand. Es wird eine Show, die es so noch nicht gibt, sagt Nikolaus Jopp, einer der Chefs des Projekts. Die Tierrevue erzählt die Geschichte des 16-jährigen Dorfjungen Fero. Der junge Mann möchte einen Reitwettbewerb gewinnen. Er geht aus seinem Dorf und findet ein Pferd. Zusammen mit dem Tier reist er durch das Fantasieland Equila. Dazu gibt es dramatische Musik, Lichteffekte und natürlich viel Pferdeakrobatik. Ab wann ist die neue Show zu sehen? Ab dem 5. November. Text 3. In welchem Bundesland liegt die Gemeinde Wangerland? Freier Weg zum Strand. An fast allen Küsten Niedersachsens mussten Besucher für einen Strandspaziergang zahlen. Viele Jahre lang hat die Bürgerinitiative Freie Strände für freie Bürger dagegen gekämpft. Jetzt freut sie sich über ein Gerichtsurteil. Direkt an der Nordsee darf die Gemeinde Wangerland keine Gebühren mehr nehmen. Dafür muss es an einem Strand nämlich zum Beispiel Kioske, Toiletten oder Umkleidekabinen geben. Wenn so ein Service fehlt, muss niemand zahlen. Das Urteil ist ein Signal für andere Gemeinden an den Küsten. Sie müssen jetzt prüfen, wie die konkrete Situation bei Ihnen ist. In welchem Bundesland liegt die Gemeinde Wangerland? Wangerland liegt in Niedersachsen. Zeit, kannst du bitte stehen bleiben? Das wünscht man sich manchmal, wenn die Zeit viel zu schnell vergeht. In der Realität gibt es drei Zeitstufen. Die Gegenwart für Aktuelles, die Vergangenheit für Früher und die Zukunft für Dinge, die noch kommen. Morgen, in einem Monat oder in einem Jahr. In der Grammatik gibt es aber noch mehr Zeiten, also Tempora. Der Schwerpunkt von diesem Spezial sind die Tempusformen der deutschen Sprache. Wir stellen Ihnen die 6 Zeiten der deutschen Sprache vor und wiederholen, wie man sie bildet. Außerdem lernen Sie, wie man sie benutzt. Natürlich gibt es dazu wieder Übungen für Sie, zum Hören und zum Sprechen. Und jetzt nehmen Sie sich Zeit für die Zeiten. Sie hören einen Dialog mit allen Zeitstufen. Hallo Iris. Hallo Karl. Na, seid ihr wieder gut zu Hause angekommen? Wie war euer Urlaub? Wohin seid ihr denn eigentlich gefahren? Naja, zuerst wollten wir ja zum Wandern in die Schweiz fahren. Aber nachdem wir die Preise gesehen hatten, war uns das etwas zu teuer. Und so haben wir spontan entschieden, nach Österreich zu fahren. Da wir nichts gebucht hatten, konnten wir unsere Pläne leicht ändern. Und? Wie hat es euch gefallen? Hattet ihr gutes Wetter? Ja, das Wetter war optimal. Nur, ich glaube, unseren Kindern hat es nicht so gut gefallen. Sie fanden es zu langweilig. Denkst du, sie werden nächstes Jahr nochmal mit euch mitfahren? Sie werden schon wieder mitkommen. Wenn die Eltern zahlen, fahren sie sicher wieder mit. Wir planen eine Städtereise. Ich hoffe, Jonas wird bis dahin schon seinen Führerschein gemacht haben. Dann fährt er im nächsten Sommer schon selbst Auto. Ja, das klingt doch gut. Aber jetzt muss ich mal los. Bis bald, Iris. Tschüss, bis bald. Welche Zeitstufen haben Sie im Dialog gehört? Wie heißen Sie auf Deutsch? Hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie die Sätze nach dem Signal. Präsens. Wir planen eine Städtereise. Perfekt. Seid ihr wieder gut zu Hause angekommen? Den Kindern hat es nicht so gut gefallen. Plusquamperfekt. Nachdem wir die Preise gesehen hatten, war uns das zu teuer. Präteritum. Wie war euer Urlaub? Hattet ihr schönes Wetter? Futur 1. Sie werden schon wieder mitkommen. Futur 2. Jonas wird bis dahin schon seinen Führerschein gemacht haben. Um die Namen der Zeiten zu wiederholen, machen Sie Übung 5 in Ihrem Begleitheft. Wann benutzt man das Präsens? Mit dem Präsens beschreiben Sie vor allem erstens Aktuelles, das in diesem Moment in der Gegenwart passiert. Wo arbeitest du gerade? Zweitens, auch für Handlungen, die schon früher angefangen haben und noch andauern, benutzt man das Präsens. Ich arbeite seit 2 Monaten in Köln. Drittens, auch Ereignisse in der Zukunft kann man mit dem Präsens beschreiben. Ab nächstem Monat arbeite ich aber wieder in Dortmund. So bildet man das Präsens im Singular. Ich lache, du lachst, er, sie, es lacht. Die Pluralformen sind: Wir lachen, ihr lacht, sie lachen. Endet der Verbstamm auf D oder T, bekommt die Endung in der zweiten und dritten Person Singular ein extra E. Das macht die Aussprache leichter. Arbeiten. Du arbeitest. Er arbeitet. Finden. Du findest. Er findet. Auch auf Deutsch gibt es viele unregelmäßige Verben. Manche Verben ändern zum Beispiel ihren Stammvokal in der zweiten und dritten Person Singular. Fahren. Du fährst, er fährt. Geben. Du gibst, er gibt. Wie können Sie unregelmäßige Verben lernen oder wiederholen? Nehmen Sie eine Liste aus einer Grammatik. Markieren Sie die Verben, die für Sie wichtig oder besonders schwierig sind. Notieren Sie die Formen auf Karteikärtchen und wiederholen Sie diese oft. Oder kleben Sie kleine Zettel an wichtige Orte, zum Beispiel an den Kühlschrank oder an den Spiegel, sodass Sie diese Verben oft lesen und üben können. Jetzt können Sie üben. Formulieren Sie Fragen im Präsens in der zweiten Person Singular mit seit wann und schon. Sprechen Sie nach dem Signal. Sie hören ein Beispiel. In Deutschland leben. Seit wann lebst du schon in Deutschland? Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Englischunterricht geben. Seit wann gibst du schon Englischunterricht? Lehrerin sein. Seit wann bist du schon Lehrerin? Bei dieser Firma arbeiten. Seit wann arbeitest du schon bei dieser Firma? Motorrad fahren. Seit wann fährst du schon Motorrad? Hören Sie einen kurzen Dialog. Was hast du gestern gemacht? Ich habe bis 18 Uhr gearbeitet und dann bin ich ins Schwimmbad gegangen. Danach habe ich mich mit Lisa getroffen. Wir sind essen gegangen. Und du? Ach, ich habe den ganzen Tag für meine Prüfung gelernt. Mit dem Perfekt kann man über Ereignisse in der Vergangenheit sprechen. Es kommt vor allem in der mündlichen Sprache vor, aber auch in persönlichen Texten wie zum Beispiel E-Mails. Es steht auch bei abgeschlossenen Ereignissen der Vergangenheit, die für die Gegenwart noch wichtig sind. Seitdem ich mich von meinem Freund getrennt habe, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin fast krank geworden, weil ich so traurig war. Das Perfekt bilden Sie mit einer Form von haben oder sein und mit dem Partizip 2 des Vollverbs. Ich habe bis 18 Uhr gearbeitet. Dann bin ich ins Schwimmbad gegangen. Wichtig: Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Dazu gehören alle transitiven und reflexiven Verben. Karl hat meinen Vater eingeladen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Verben, die eine Bewegung oder Veränderung zeigen, bilden das Perfekt mit sein. Ich bin ins Schwimmbad gegangen. Ich bin fast krank geworden. Auch das Verb sein bildet das Perfekt mit dem Hilfsverb sein. Wir sind beim Essen gewesen. Und wie bilden Sie das Partizip 2? Regelmäßige Verben haben immer die Endung T oder ET. Oft ist auch die Vorsilbe GE dabei. Wiederholen Sie die Verben nach dem Signal. gelacht, gelernt, gearbeitet. Oder verkauft, telefoniert. Unregelmäßige Verben enden immer auf en. Die Vorsilbe ge kann dabei sein. Gegangen, gekommen, getroffen, gewesen, verloren. Jetzt können Sie üben. Zwei Personen sprechen über ihre Kindheit. Achten Sie auf das erste Signal. Was passt? Haben oder sein? Wiederholen Sie den Satz nach dem zweiten Signal. Ergänzen Sie haben oder sein in der korrekten Form. Weißt du noch, als wir Kinder waren? Na klar, wir jeden Tag zusammen zur Schule gegangen. Wir sind jeden Tag zusammen zur Schule gegangen. Und wir so viel gelacht. Und wir haben so viel gelacht. Ja, und einmal du krank geworden. Ja, und einmal bist du krank geworden. Da wir den ganzen Nachmittag telefoniert. Da haben wir den ganzen Nachmittag telefoniert. Aber später ihr in eine andere Stadt gezogen. Aber später seid ihr in eine andere Stadt gezogen. Ab da alles anders gewesen. Ab da ist alles anders gewesen. Auch das Plusquamperfekt bildet man mit einer Form von haben oder sein im Präteritum und dem Partizip 2 des Vollverbs. Nachdem wir umgezogen waren, habe ich dich sehr vermisst. Als ich in die Klasse kam, hatte das neue Schuljahr schon angefangen. Da alle Schüler schon Freunde gefunden hatten, habe ich mich sehr allein gefühlt. Das Plusquamperfekt beschreibt die Handlung, die vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit passiert ist. Das Präteritum ist das Tempus für die Vergangenheit, vor allem in der geschriebenen Sprache, zum Beispiel in Berichten, Reportagen, Zeitungstexten und Märchen. Gestern passierte ein Unfall auf der Autobahn A2. Die Verben sein, haben, werden und geben benutzt man oft im Präteritum. Es war neblig, die Fahrer hatten schlechte Sicht. Als es kälter wurde, gab es Glatteis auf den Straßen. Auch Modalverben werden fast immer im Präteritum benutzt. Als das erste Auto langsamer wurde, konnten die hinteren Autos nicht mehr bremsen. Regelmäßige Verben bilden das Präteritum mit einem T plus Endung. Wiederholen Sie nach dem Signal. Ich reiste, du reistest, er reiste. Wir reisten, ihr reistet, sie reisten. Um einige Verbformen im Präteritum zu üben, machen Sie jetzt die Übung 11 in Ihrem Begleitheft. Mit dem Futur spricht man über Ereignisse, die in der Zukunft stattfinden. Man kann damit auch Prognosen machen, wie zum Beispiel im Wetterbericht oder auch gute Vorsätze formulieren. Das Futur 1 bilden Sie mit der konjugierten Form von werden und dem Infinitiv. Ich habe Angst vor der Zukunft. Wie wird das Leben in der neuen Stadt aussehen? Ach, du wirst bestimmt bald neue Freunde finden. Mit dem Futur 2 können Sie über Handlungen, Ereignisse oder Visionen sprechen, die zu einem Zeitpunkt in der Zukunft schon abgeschlossen sind. Und wie wird wohl meine neue Arbeit sein? Ach komm, du wirst dich sehr schnell an die neue Situation gewöhnt haben. Und deinen alten Job wirst du schon bald vergessen haben. Seit mehr als 20 Jahren erinnert Gunter Demnig mit Stolpersteinen an die Opfer des Nationalsozialismus. Rund 61.000 Stück hat er schon verlegt. Jetzt wird der Künstler 70. Barbara Kerbel hat ihn getroffen. Ein Samstagmorgen in Berlin-Neukölln. Es ist erst 9:30, aber auf der Karl-Marx-Straße ist schon viel Leben. Auf dem Wochenmarkt wird Gemüse, Fleisch und Brot verkauft. Vor der türkischen Bäckerei sitzen die Besucher beim Kaffee. Autos und Busse fahren vorbei. Es ist laut. Und dann beginnt es auch noch zu regnen. Gunter Demnig ist der Trubel um ihn herum egal. Auch das schlechte Wetter macht ihm nichts aus. Er kniet auf dem Boden, ein großer Hut schützt ihn vor dem Regen und den Blicken der Leute um ihn herum. Mit einer Schaufel entfernt er 3 Pflastersteine und Sand. Man hört seine Schaufel über die Steine kratzen, als Doris Brabu die Zuschauer zur Verlegung eines Steins für Helga Bujakowski begrüßt. Guten Morgen an alle, die heute hergekommen sind. Wir kommen jetzt von einer anderen Steinverlegung, von dem Onkel dieser Helga Bujakowski, deren Stein heute hier verlegt wird. Frau Bujakowski, erzählt die Neuköllnerin Doris Brabu, war 14, als sie mit ihren Eltern vor den Nationalsozialisten nach New York fliehen konnte. Sie hat den Terror dieser Jahre überlebt und ist immer noch am Leben. Doris Brabu hat die heute 92-Jährige in den USA gefunden und mit ihr telefoniert. Sie erzählt davon, während Demnig 3 Betonwürfel in den Boden einsetzt. Die Steine haben eine glänzende Messingoberfläche, in die die Namen und Lebensdaten eingraviert sind. Von Hans Bujakowski, seiner Frau Augusta und ihrer Tochter Helga. Stolpersteine nennt Demnig die Steine, mit denen er an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert. An Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten, Behinderte und psychisch Kranke. An Menschen, die verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Seit 1995 ist der Bildhauer in Deutschland und Europa unterwegs, um Stolpersteine zu verlegen. Rund 61.000 Steine hat Demnig schon verlegt, an 1.100 Orten in Europa. Dafür fährt er ca. 60.000 Kilometer im Jahr. 9 von 12 Monaten ist er unterwegs. Was motiviert ihn zu dieser großen Aufgabe? Naja, eben den Namen zurückzubringen, das war das, was der Rabbi von Köln mir mitgegeben hat, eben aus dem Talmud. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Und eben den Ort, denn Auschwitz, wenn man nicht da gewesen ist, kann man sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Und Auschwitz war ja auch die Endstation. Da, wo sie abgeholt worden sind, wo sie zu Hause waren. Das war eigentlich mein Ansatzpunkt, dort eben den Namen zurückzubringen. In den Tagen, als er die Steine für die Familie Bujakowski in den Bürgersteig einsetzt, verbringt Demnig mit seiner Frau Katja 72 Stunden in Berlin. 76 Steine in 7 Bezirken stehen in dieser Zeit auf seinem Verlegeplan. 76 Namen, die er nach Berlin zurückbringt. Wie die Namen von David Wildstein, der am 8. August 1941 im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurde. In der kleinen Auguststraße, einer engen, kurzen Straße in Berlin-Mitte, erinnert nun ein Stolperstein an ihn und sein Schicksal und an das seiner Familie, an seine Frau Maria Mirjam, die sehr wahrscheinlich auf der Flucht vor den Nationalsozialisten starb, und an die vier Kinder Samuel Sami, Sarah, Rosa Shoshana und Isi Itschak, die es zwischen 1937 und 1940 schafften, aus Deutschland zu fliehen. Rosa Shoshana starb 1939 in England. Ich will ja auch Familien zusammenbringen. Also das heißt, es ist ja ein Phänomen in Deutschland. Die Juden haben ja sehr früh gemerkt, es wird gefährlich. Sie haben versucht, die Kinder zu retten. Also nach Palästina, später gab es die Kindertransporte. Die 6 Stolpersteine, die Demnig für die Familie Wildstein verlegt, bringt die Familie an diesem Tag tatsächlich zusammen. Der 90-jährige Isi Wildstein ist mit seiner Tochter und den Enkeln nach Berlin gereist. Mit 13 floh er 1940 nach Palästina. Ein anderer Teil der Familie ist aus Argentinien gekommen. Insgesamt sind es mehr als 20 Personen. Die Argentinier und die Israelis kannten sich vorher nicht. Isi erzählt von seiner Kindheit in Berlin. Unter Tränen spricht er für seine Eltern das Kaddisch-Gebet. Die Enkel fotografieren mit ihren Smartphones. Alle weinen, aber sie lächeln auch. Gunter Demnig bekommt von der Zeremonie nichts mit. Rund 20 Minuten hat die Verlegung der Steine gedauert. Dann ist der Künstler in seinen Transporter gestiegen und weitergefahren. Während die Familie noch 1,5 Stunden lang versammelt bleibt, verlegt Demnig an 3 anderen Orten im Bezirk Mitte 6 weitere Steine. Sein Zeitplan ist eng. Die Vergangenheit sichtbar machen, das ist Demnigs Lebensthema. Im Mai 1990, zum 50. Jahrestag der Deportation von 1000 Sinti und Roma aus Köln, malte er in Köln mit weißer Farbe den Weg auf die Straßen, den die Deportierten damals gehen mussten. Eine alte Frau sprach ihn an und sagte: »Bei uns haben doch nie Zigeuner gewohnt.« Demnig zeigte ihr das Gegenteil und hatte eine Idee. Warum nicht überall dort an Ermordete und Verfolgte erinnern, wo diese zuletzt gelebt hatten? So wird die Vergangenheit im Alltag sichtbar. Am Anfang war ich bei Tafeln an der Wand. Da hatte ich, oder das Projekt hatte das große Glück, in Köln beim WDR hat ein Jude aus Leipzig gearbeitet, familiär betroffen mit 22 Opfern. Und der hat mir gesagt: Gunter, Gedenktafeln für jüdische Opfer an den Häusern, vergiss es. 80% und nicht 90% der Hausbesitzer, bei mir nicht. Es sei denn, du sagst dem, in deinem Haus hat Einstein mal übernachtet. So ist Demnig auf die Idee mit den Steinen im Gehweg gekommen. Die Steine liegen flach im Boden, die Passanten stolpern nicht tatsächlich darüber. Aber sie sollen in Gedanken darüber stolpern und sich erinnern. Ein Blick nach unten und Menschen bleiben in Erinnerung. Im Restaurant kommt unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa immer wieder an ihre emotionalen Grenzen. Denn in Deutschland zahlen die Gäste gern getrennt. Aber macht das nicht den romantischsten Abend kaputt? Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. In der türkischen Sprache gibt es die Redewendung Alman usulü ödemek, auf die deutsche Art bezahlen. Das sagen Türken, wenn sie zusammen essen gehen, aber getrennt bezahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das oft passiert. Deutsche dagegen bezahlen in Restaurants selten gemeinsam. Entweder bringt der Kellner gleich mehrere Rechnungen oder die Gäste diktieren ihm einzeln, was sie alles gegessen und getrunken haben. Das Bezahlen in Deutschland kann lange dauern, aber das ist normal. Ein Italiener würde eher seinen Arm mit der Gabel durchstechen, als den Kellner um 2 Rechnungen zu bitten. Aber deutsche Männer sind keine Italiener. Sie lassen sogar beim ersten Date die Frau für sich selbst bezahlen. Wenn ich nur daran denke, wird mir schon ganz kalt ums Herz. Wie bei einer Filmszene, bei der man schon im Voraus weiß, dass sie nicht gut enden wird. Kerzenschein, eine leere Weinflasche. Mann und Frau schauen sich in die Augen, dann tritt der Kellner auf den Plan. Getrennt oder zusammen? Fragt er und schaut wie ein Agent mit 10 Jahren Berufserfahrung. Die Kamera zeigt jetzt ganz groß das Gesicht der Frau. Noch sieht sie ganz verträumt und zufrieden aus. 1 Sekunde, 2 Sekunden. Dann hören wir die Stimme ihres kaltblütigen Begleiters. Getrennt bitte. Sie zuckt zusammen. Aber nur kurz, denn sie ist auch eine Deutsche, emanzipiert, unabhängig, stark. Der Zuschauer sieht, wie sie in ihrer Tasche wühlt. Sie versucht, die Fassung wieder zu gewinnen. Dann holt sie schwungvoll ihr Portemonnaie heraus. 1 mal 33,44 € und bei Ihnen sind es dann 35,45 €, sagt der Kellner. Seine Stimme ist hart wie Stahl. Dann sammelt er die Münzen ein, die beiden stehen auf, der Film ist zu Ende, der Zuschauer ist erlöst. Was für eine Qual für meine osteuropäischen Nerven. Emanzipation, hin oder her. Dabei muss ich an einen Studenten aus dem Kongo denken. Dort ist es wohl so, dass derjenige die Rechnung übernimmt, der vorschlägt, zusammen essen zu gehen. Mein Bekannter ist davon ausgegangen, dass es in Deutschland auch so ist. Was für eine Enttäuschung am Ende des Abends. Einfach herzzerreißend. Auch die deutschen Kellner tun mir leid. Sie rechnen und rechnen und bekommen dafür, wenn überhaupt, 50 Cent Trinkgeld. Und ein Bier bleibt trotzdem übrig. Ich habe es sogar schon erlebt, dass derjenige, der es bestellt hatte, sagte, »Ach, es liegt doch schon genug Trinkgeld auf dem Tisch, das reicht wohl.« Auch in anderen Ländern lädt man nicht dauernd seine Freunde ein. Aber man bezahlt getrennt, ohne den Kellner stundenlang zu beschäftigen. Jeder schmeißt einfach Geld auf den Tisch. Neulich war ich in St. Petersburg. Mit 2 weiteren Russinnen, 2 Deutschen und 1 Spanierin. Mal bezahlte die eine, mal die andere. Plötzlich saßen die beiden deutschen Frauen in der Küche und zeichneten eine Tabelle mit Namen. Unter ihren Namen addierten sie ihre bisherigen Ausgaben. Die anderen Spalten sind leer geblieben. Alia Begisheva schreibt in ihrer Kolumne, dass im Kongo wohl derjenige die Rechnung übernimmt, der vorschlägt, zusammen essen zu gehen. Die Demonstrativpronomen der, die und dasjenige werden oft verwendet, um der, die und das zu verstärken. Im ersten Wortteil werden sie wie die definiten Artikel dekliniert. Die Endungen sind dann wie die Deklination der Adjektive. In der Übung geht alles um die Person, die am schnellsten in einem Rennen war. Sie hören den Anfang eines Satzes. Überlegen Sie, in welchem Kasus, Genus und Numerus muss das Demonstrativpronomen stehen? Ergänzen Sie dann den Relativsatz. Hören Sie zuerst ein Beispiel. In einem Rennen sucht man denjenigen, der am schnellsten ist. Das Verb suchen verlangt den Akkusativ. Im Akkusativ wird der zu den. Die Akkusativendung maskulin Singular ist e oder en. Also heißt es denjenigen. Verstanden? Dann sind jetzt Sie dran. Wer ist der oder diejenige, der oder die am schnellsten war? Sprechen Sie nach dem Signal. Karl ist bei dem Rennen. Derjenige, der am schnellsten war. Karl bekommt einen Preis, denn der Preis gehört am Ende. Demjenigen, der am schnellsten war. Von den Frauen ist Sabine. Diejenige, die am schnellsten war. Auch bei den Frauen gehört der Preis am Ende. Derjenigen, die am schnellsten war. Karl und Sabine sind also im Rennen. diejenigen, die am schnellsten waren. Sie hören einen Dialog beim Friseur. Achten Sie dabei auf diese Wörter. Strähnchen, Spitzen, Pony, Tönung, Nachschneiden, Durchstufen. Guten Tag, ich habe einen Termin um 10 Uhr. Hallo, Frau Mahler. Setzen Sie sich bitte gleich hierher. Möchten Sie etwas trinken? Gern. Ein Glas Wasser. So, bitte. Und? Was machen wir heute Schönes? Ich weiß auch nicht so genau. Was meinen Sie denn? Ich würde auf jeden Fall die Spitzen schneiden. Die sind schon ein bisschen kaputt. Vielleicht könnte man die Haare auch etwas mehr durchstufen. Ja, gut. Und vielleicht sollte ich es einmal mit einer Tönung probieren. So Richtung blond? Das können wir gerne machen. Aber bei Ihnen kann ich mir auch ein paar helle Strähnchen gut vorstellen. Die setzen schöne Akzente. Das klingt gut. Und was meinen Sie zum Pony? Den würde ich nur etwas nachschneiden. Gut, so machen wir es. Dann darf ich Sie gleich zum Waschen bitten. Hören Sie jetzt die Worterklärungen. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Nachschneiden. Das bedeutet, keine neue Frisur machen, sondern die Haare nur ein bisschen schneiden. Durchstufen. Das heißt, die Haare verschieden lang schneiden. Das Strähnchen. Das sind mehrere Haare zusammen. Man färbt oder tönt sie, zum Beispiel blond. Die Spitzen. Die Spitzen sind das untere Ende der Haare. Der Pony. Das ist das Haar, das vorn und oben über den Kopf bis zu den Augen geht. Die Tönung. Das ist Farbe für die Haare, die ein paar Wochen bleibt. Wiederholen Sie jetzt diese Wörter in Ihrem Begleitheft in Übung 17. Wie sagen Sie dem Friseur, was Sie wollen? Sie hören eine Situation und zwei Sätze. Welcher Satz passt zu Ihrem Wunsch? A oder B? Wiederholen Sie den ganzen Satz nach dem Signal. Sie möchten nur das untere Ende der Haare schneiden lassen. A. Ich möchte die Spitzen schneiden lassen. B. Bitte alles durchstufen. A. Ich möchte die Spitzen schneiden lassen. Sie möchten eine Farbe für alle Haare, die ein paar Wochen bleibt. A. Bitte machen Sie mir Strähnchen. B. Bitte machen Sie mir eine Tönung. B. Bitte machen Sie mir eine Tönung. Am 31. Oktober 1517 publiziert Martin Luther seine kirchenkritischen 95 Thesen. Danach ist nicht nur die Kirche nicht mehr das, was sie einmal war. Die ganze Gesellschaft ändert sich. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Der Moment, der die christliche Welt für immer verändert, ist eine Legende. Sie geht so. Am 31. Oktober 1517 hängt der junge Mönch und Theologieprofessor Martin Luther ein Blatt Papier an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg, heute Sachsen-Anhalt. In 95 Thesen kritisiert er die Praxis der Kirche, gegen Geld die Erlösung der Seele zu garantieren. Durch diesen sogenannten Ablasshandel verdient die Kirche zu dieser Zeit sehr viel Geld. Es ist nicht sicher, ob Luther seine Thesen wirklich an die Kirchentür gehängt hat. Sicher ist, er schickt sie an diesem 31. Oktober 1517 an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, dem er unterstellt ist. Die Thesen sind nicht für ein großes Publikum gedacht und deshalb auf Lateinisch geschrieben. Sie sollen die Basis sein für eine Disputation, also eine wissenschaftliche Diskussion. Das Ziel des damals 33-Jährigen ist keine Revolution, sondern eine Reform der Kirche. Wer ist dieser Mann und warum ärgert er sich so über die Kirche? Luther ist ein sehr frommer Christ. Er lebt seit 1505 als Mönch und ist seit 1512 Professor für Theologie an der Universität Wittenberg. Er leidet unter seiner Suche nach Erlösung. Und er leidet unter den Widersprüchen der Kirche. Denn in dieser Epoche hat die Kirche in Europa fast absolute Macht. Die meisten Menschen, vor allem die Bauern, leben in großer Armut. Deutschland ist zu dieser Zeit ein Konglomerat aus vielen kleinen Ländern. Es gibt einen Kaiser und hunderte regionale Monarchen. Fast überall teilen sich die Adligen und die Kirchen die Macht. So kaufen Monarchen zum Beispiel wichtige Kirchenämter für ihre Verwandten. Auch der Ablasshandel ist fast überall sehr wichtig. Alle Menschen glauben daran, dass sie nach dem Tod im Fegefeuer für ihre Sünden büßen müssen, bevor sie in den Himmel kommen. Und alle haben Angst davor. Die Kirche verspricht den Menschen, dass sie von ihren Sünden frei werden, wenn sie Geld dafür bezahlen. Als frommer Christ glaubt auch Luther, dass man für seine Sünden büßen muss. Aber ihn stört, wie sehr die Kirche die Angst der Menschen benutzt, um Profit zu machen. Als Papst Julius II. Im Jahr 1506 beginnt, in Rom den neuen Petersdom bauen zu lassen, floriert der Ablasshandel. Die Kirche braucht Geld. Bald reist der Ablassprediger Johann Tetzel durch Mitteldeutschland, der mit diesem Satz für seine Ablassbriefe Werbung macht. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Da wird es Luther zu viel. 1516 hält er seine erste Predigt gegen den Handel. Ein Jahr später formuliert er seine berühmten Thesen. Luther ist nicht der erste Kirchenkritiker. 150 Jahre vor ihm hat das schon der Engländer John Wycliffe getan. Nach diesem der Prager Jan Hus, der 1415 in Konstanz öffentlich verbrannt wurde. Aber zur Zeit Luthers gibt es eine neue Basis für eine Reform der Kirche. Die Welt verändert sich in kurzer Zeit extrem. Um 1450 hat der Mainzer Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. 1492 hat Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. Und Luthers Kirchenkritik wird plötzlich einer großen Zahl von Menschen bekannt. Denn waren seine Thesen zuerst auf Lateinisch formuliert, so ist kurze Zeit später eine deutsche Übersetzung zu bekommen. Die Konsequenzen sind Gespräche und Disputationen. Rom will einen Ketzerprozess gegen Luther. Weil der sächsische Monarch Friedrich der Weise ihn unterstützt, darf Luther in Deutschland bleiben. Aber er lehnt es ab, seine Thesen zu widerrufen. Im Gegenteil, je stärker die Kritik, desto radikaler werden Luthers Worte. Er publiziert hunderte Texte, die viele 100.000 Mal gedruckt werden. Es ist die erste Medienrevolution der Weltgeschichte. 1520 schreibt er seine wichtigsten Bücher zur Reformation. Darin erklärt er, wie er den Glauben versteht. Der Mensch ist für ihn nur vor Gott verantwortlich. Statt kirchlicher Traditionen soll nur die Bibel gelten. Der Bruch mit der Kirche ist nicht mehr zu stoppen. Bald nennt Luther den Papst einen Antichristen. Im Januar 1521 wird er vom Papst exkommuniziert. Am 30. April 1521 wird er mit der sogenannten Reichsacht belegt. Er ist jetzt ohne Rechte. Hilfe bekommt er auf der Wartburg in Eisenach, wo er sein wichtigstes Projekt beginnt: die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Jeder Christ soll sie selbst lesen können. Luther hat den Menschen das Wort gegeben und damit eine Revolution ausgelöst, die schon bald alle Bereiche der Gesellschaft verändert. Aber er ist nicht mit allen Konsequenzen einverstanden. Als 1524/25 überall im Land Bauern für ihre Rechte kämpfen, schreibt er böse Worte gegen die Bauern. Mit dem Alter wird Luther immer aggressiver. Von den beiden anderen großen Reformatoren seiner Zeit, Huldrych Zwingli aus Zürich und Johannes Calvin aus Genf, distanziert er sich. Am Ende wird er zum Antisemiten. Luther stirbt 1546 in seiner Geburtsstadt Eisleben. Nach jahrelangen Religionskriegen wird 1555 im Augsburger Religionsfrieden bestimmt, dass die einzelnen deutschen Teilstaaten darüber entscheiden dürfen, welche Religion ihre Einwohner haben sollen. Luthers Kirche ist nicht mehr aufzuhalten. Simon holt seine deutsche Bekannte Tanja in Wien vom Bahnhof ab. Ach, ich freue mich so, dass es endlich geklappt hat mit deinem Besuch. Super, dass du den Fenstertag freinehmen konntest und über das lange Wochenende hergekommen bist. Fenstertag? Lustig, bei uns heißt das Brückentag. Ja, stimmt. Es war auch eine gute Idee von dir, mit dem Zug zu kommen. Dann musstest du dir keine Gedanken um ein Pickerl machen. Pickerl? Na, die Vignette, also den Aufkleber für die Autobahngebühr. Ach so, daran habe ich gar nicht gedacht. Naja, das ist ja auch nicht so wichtig. Hast du Hunger? In dem Beisel da drüben kann man ganz gut essen. Oder magst du lieber einen Kuchen mit Schlagobers? Dann gehen wir in das Kaffeehaus davon. In Österreich verwendet man zum Teil andere Ausdrücke als in Deutschland. Kennen Sie diese? Der Fenstertag. Das ist ein Brückentag, also ein Tag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Das Pickerl. In Deutschland kennt man das Wort Vignette. Das ist der Aufkleber, den man ans Fenster des Autos klebt, wenn man die Autobahngebühr bezahlt hat. Das Beisel. Ein Beisel ist eine Kneipe. Das Schlagobers. Schlagobers ist das österreichische Wort für Sahne. Das Kaffeehaus. Kaffeehaus ist ein anderes Wort für das Kaffee. Üben jetzt Sie. Hören Sie die Sätze und ergänzen Sie sie mit den österreichischen Ausdrücken. Wir sind gleich in Österreich. Dort an der Tankstelle kaufe ich das Pickerl. Ich mag süße Sachen und Kuchen. Ich gehe daher sehr gerne ins Kaffeehaus. Im Kaffeehaus bekommt man zum Kuchen oft Schlagobers. Da der Dienstag ein Feiertag ist, habe ich Montag freigenommen. Das ist ein Fenstertag. Hast du Lust, etwas trinken zu gehen? Da vorn ist ein Beisel. Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 15 Uhr, die Nachrichten. Die Zahl der Stromtankstellen in Deutschland ist im ersten Halbjahr um 18% gestiegen. Wie der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte, gibt es derzeit 10.700 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos. Der Betrieb der Stromtankstellen lohne sich aber nicht, weil nur wenige Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs seien. Es sei deshalb an der Autoindustrie, attraktive Elektroautos mit hoher Reichweite zu einem bezahlbaren Preis auf den Markt zu bringen. Im Prozess um unterlassene Hilfeleistung an einem Rentner in einer Essener Bankfiliale sind die drei Angeklagten zu Geldstrafen verurteilt worden. Laut dem Amtsgericht Essen müssen die beiden Männer und eine Frau zwischen 2.400 und 3.600 Euro bezahlen. Der Richter kritisierte, der Rentner sei ihnen einfach gleichgültig gewesen. Der frühere SPD-Politiker und bayerische Landtagsabgeordnete Förster hat im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Der Anwalt des 52-Jährigen verlas vor dem Landgericht Augsburg eine Erklärung. Darin räumt Förster ein, mehrfach Frauen in seiner Wohnung missbraucht und beim Geschlechtsverkehr heimlich Filmaufnahmen gemacht zu haben. Außerdem waren auf seinem Computer kinderpornografische Fotos und Videos gespeichert. Pädophile Neigungen wies Förster allerdings zurück. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung mehrere Jahre Haft. Das Wetter. Wechselnd wolkig mit Schauern und einzelnen Gewittern, östlich der Elbe länger sonnig, 12 bis 18 Grad. Morgen im Norden und Osten nur einzelne Schauer, im Westen und Süden regnerisch, kaum Temperaturänderungen. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft. Im heißen Sommer des Jahres 1976 wird der Gemeinschaftsgarten einer Familie zum Schauplatz absurder, komischer Situationen. Während die Erwachsenen über den Verkauf des Grundstücks streiten, erforschen die Kinder den Garten und das Nachbargrundstück. Sonja Maria Kröners Film »Sommerhäuser« läuft nun in den Kinos. Jedes Jahr fahren Eva, gespielt von Laura Tonke, und ihr Mann Bernd, gespielt von Thomas Leubel, mit ihren Kindern in den Garten von Oma Sophie. Dort verbringen sie mit der ganzen Großfamilie den Sommer. Oh, herrlich! Ganz schön platt ist so ein Garten, nicht? Ja, aber viel Arbeit. Diese Wespen. Aber im Sommer 1976 ist alles anders. Oma Sophie ist gerade gestorben, die Beerdigung steht kurz bevor. Und wie ein dunkles Zeichen wird der alte Baum im Garten durch einen Blitzschlag zerstört. Dass das ausgerechnet heute passieren muss. Ja, vielleicht ist das Schicksal, dass der Blitz ausgerechnet an Muttis Beerdigung eingeschlagen hat. Trotzdem scheint zuerst alles ganz normal zu sein. Die Kinder spielen, laufen wild herum und entdecken die Umgebung. Aber bei den Erwachsenen wird die Stimmung immer schlechter. Sie können sich nicht einigen, ob das Grundstück von Oma Sophie verkauft werden soll oder nicht. Ja, das kann jetzt alles sehr schnell gehen mit dem Käufer. Ist ja ein schöner Baugrund. Was denn für ein Käufer? Aber hinter dem Streit um das Grundstück stecken noch tiefere Konflikte. Die Nachricht über ein verschwundenes Mädchen in der Nachbarschaft setzen die Aggressionen schließlich komplett frei. Das ist genauso unser Garten. Hör mir sofort auf, die Arschgeigen! Du und deine Scheißgehörn! Du gehörst ja nicht mal richtig zur Familie! Der Film »Sommerhäuser« von Sonja Maria Kröner zeigt in atmosphärischen Bildern eine Zeitreise in die 70er Jahre. Er kommt am 26. Oktober in die deutschen Kinos. Ist doch wirklich ein kleines Fleckchen Paradies, was wir hier haben. Steht ein R am Wortanfang oder Silbenanfang, dann klingt es so. Rosa liebt rote Rosen. Auch nach einem Konsonanten klingt das R so. Christine hat eine braune, eine graue und eine grüne Brille. Das R wird auf Deutsch aber nicht immer wie ein Konsonant ausgesprochen. Wenn das R nach einem langen oder einem kurzen O steht, klingt es eher wie der Diphthong Ohr. Hören Sie dazu diese Beispiele. Das Wort, das Ohr, davor. Haben Sie den Unterschied zum konsonantischen R gehört? Üben Sie jetzt den Unterschied zu erkennen. Machen Sie dazu Übung 25 in Ihrem Begleitheft. Wo klingt das R wie ein echter Konsonant? Wo klingt es vokalisch? Wie ein Diphthong aus O und A. Kreuzen Sie an. Erstens. Verlieren. Zweitens. Verlor. Drittens. Chor. Viertens. Brille. Fünftens. Hart. Sechstens. Krank. Siebtens. Krise. Achtens. Schrank. Neuntens. Vor. Zehntens. Doktor. Wiederholen Sie jetzt nach dem Signal diese Wörter und achten Sie auf den Laut Ohr. Gregor. Professor. Labor. Zuvor. Wiederholen Sie jetzt auch diese Sätze. Der Professor arbeitete zuvor im Labor. Gregor fuhr noch ein Tor. Sprechen Sie jetzt diese Wörter nach. Portion. Torte. Normal. Ordentlich. Dorf. Ort. Bitte wiederholen Sie jetzt diese Sätze. Horst möchte eine ordentliche Portion Torte. Unser Dorf ist ein normaler Ort. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Dezember nehmen wir Sie mit ins Museum. Lernen Sie Redemittel und die wichtigsten Wörter für den Museumsbesuch. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Warbera und Peter Veit.